Paulina, das ist ja alles Spielgeld. Das räumen wir jetzt hier alles mal aus. Und dann sortieren wir das und räumen das wieder ein, oder? Paulina hat sich am großen Spielekarton hochgehangelt und streckt triumphierend einen Geldschein in die Luft. Ihre großen braunen Augen fixieren Verena Hoppe, die neben ihr und dem pinken Rollstuhl auf dem Teppichboden sitzt. Alles ist bunt hier im Düsseldorfer Kinderhospiz Regenbogenland. Wände, Bilder und die vielen Plüschtiere in den Regalen. Verena Hoppe betreut zweimal in der Woche ehrenamtlich Kinder wie Paulina. Dafür hat sie im vergangenen Jahr eine einjährige Schulung absolviert. Heute muss die 33-jährige Industriekauffrau besonders aufmerksam sein, denn die 11-jährige verletzt sich leicht und sie ist flink. Verena Hoppe pustet sich die blonden Haare aus der Stirn und lacht der Hospizleiterin Melanie van Dijk zu. Die beobachtet die beiden amüsiert. Das ist anstrengend. Ich habe mir heute Morgen schon gedacht, so laufen gehen brauche ich nicht vor der Arbeit. Ja, das stimmt. Du hast Paulina heute. Hast du Hunger? Hunger? Soll ich dir noch einen Apfel holen? Paulina ist eines von insgesamt 8 Kindern, die gleichzeitig im Düsseldorfer Kinderhospiz betreut werden können, zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern. Im Jahr kommen in das umgebaute Mehrfamilienhaus mit großem Garten insgesamt 130 Kinder, von der ersten Lebenswoche bis zur Volljährigkeit. Etwa 3-mal im Jahr können Familien für 2 Wochen hier hinkommen, um sich Kraft für den Alltag zu holen. Denn im Kinderhospiz ist der Tod zwar präsent, aber eben nicht nur. Einmal durchatmen, ausruhen, Informationen für Therapien finden, Seminare besuchen und die Lebensbelastung mit Gleichgesinnten verarbeiten. Ein großes Team aus Kinderkrankenschwestern, Seelsorgern und Pädagogen steht rund um die Uhr für sie bereit. Im Bereich für die Kinder mit ihren Zimmern, dem Spiel- und Schmuselraum, liegt auch das Schwesternzimmer und ein behindertengerechtes Bad. Eine Etage darüber sind die 8 Wohnungen für die Eltern und Geschwister mit einer gemütlichen Gemeinschaftsküche und einem Ruheraum zum Meditieren und Entspannen. Das Kinderhospiz, es ist ein Rückzugsort, an dem Platz ist für Trauer. Hospizleiterin Melanie van Dijk erklärt, wo sie auch einfach mal Stunden, Tage ganz, ganz traurig sein dürfen, ohne sich um andere Dinge kümmern zu müssen, einfach ihrer Trauer nachgehen dürfen und wo sie auf andere Menschen treffen, denen es ähnlich geht. Und sie müssen nicht verdrängen. Wer an sterbende Kinder denkt, der denkt vor allem an Krebs. Denn mit dieser Krankheit suchen vor allem Erwachsene den Weg ins Hospiz. Doch Kinder mit Krebs sind im Kinderhospiz selten. Oft haben die eine Chance, geheilt zu werden. Die Kinder hier haben diese Chance nicht. Meist sind es Stoffwechselerkrankungen wie bei Paulina und andere Gendefekte, die noch zum Tod in jungen Jahren führen. Hospizleiterin Melanie van Dijk. Diese Erkrankungen gibt es viel zu selten, sodass es nicht geforscht wird. Häufig sind das mehrfach schwerstbehinderte Kinder, die eine Magensonde für die Ernährung haben, die abgesaugt werden müssen über ein Tracheostoma, die nicht laufen können und auch teilweise beatmet sind. Ja? Diese Familien gehen ganz wenig mit diesen Kindern raus. Und deswegen sind es die Kinder, die ein bisschen vergessen sind in unserer Gesellschaft. Einer Studie zufolge, die die Sonderpädagogische Fakultät der Uni Oldenburg für den Deutschen Kinderhospizverein erstellt hat, leiden 22.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland an einer sogenannten lebensverkürzenden Erkrankung. 1.500 bis 3.000 sterben pro Jahr daran. Die Zahlen sind Schätzungen. Und die Studie ist bislang die einzige, die die Kinderhospizarbeit in Deutschland analysiert. Zu wenig, findet Thomas Klee. Die wissenschaftliche Vernetzung stecke in Deutschland noch in den Kinderschuhen, sagt der Theologe und Professor für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft an der Evangelischen Hochschule Freiburg. Der Grund liegt für ihn nicht nur in der vergleichsweise kleinen Gruppe der Betroffenen. Es ist auch so, dass durch den medizinischen Fortschritt wir diese langen Begleitungsphasen haben. Früher gab das in dieser Weise auch nicht. Und dass sich unsere Familienstrukturen auch verändern und die Bereitschaft, das alleine zu leisten, auch nicht mehr unbedingt vorhanden ist. Wir haben viele alleinerziehende Mütter vor allen Dingen, die lebensverkürzend erkrankte Kinder zu begleiten haben. Und das sind auch zum Teil neue Phänomene, auf die jetzt die Kinderhospizarbeit reagiert und dann zeitversetzt dennoch erst die Forschung. Thomas Klee beginnt im September mit einer weiteren Bedarfsanalyse. Wie viele Kinderhospize braucht man in Deutschland eigentlich? Wie sieht es aus mit der ambulanten Vernetzung, der palliativen Versorgung? Über all das weiß man bislang wenig. Ende des Jahres soll bei diesen Fragen mehr Klarheit herrschen, sagt Klee. Wenn Kinder sich körperlich zurückentwickeln, anstatt zu wachsen, die ersten Worte zu sprechen und schließlich flügge zu werden, ist das auch für die Eltern ein sich oft über Jahre hinziehendes Leiden, mit dem sie lange Zeit alleine waren. Das war der Grund, warum sich in Deutschland Anfang der 1990er Jahre betroffene Eltern zusammenschlossen und den Deutschen Kinderhospizverein gründeten. 8 Jahre später entstand in Olpe ein erstes stationäres Hospiz nur für Kinder. Mittlerweile sind die stationären Kinderhospize nur ein Teil eines wachsenden Netzwerkes, auf das betroffene Eltern zurückgreifen können. Dennoch, anders als das Angebot für Erwachsene, ist das Angebot für Kinder immer noch überschaubar. 170 stationäre Hospize gibt es hierzulande für Erwachsene, 9 für Kinder. Über 1000 ambulante Hospizdienste orientieren sich an den Bedürfnissen Erwachsener in ihrer letzten Lebensphase, 130 an denen von Kindern. Hospiz gleich Sterben. Diese Gleichung stimmt für Kinderhospize nicht. Und trotzdem sei dieses Bild im Kopf und lasse Eltern lange zögern, den Weg ins Kinderhospiz zu finden, beobachtet Melanie van Dijk. Sie versuchen es mit allen Kräften selbst zu schaffen, nur irgendwann sind Kräfte aufgebraucht. Und häufig dann kommen auch Familien erst ans Kinderhospiz, ja, wenn etwas passiert ist, wenn vielleicht die Mutter, die häufig die hauptpflegende Person ist, zusammenbricht, nicht mehr kann. So war es auch bei Familie Edel aus Essen. Im Raum der Stille, 2 Stockwerke über dem Kinderbereich, haben sich Thomas und Heidrun Edel auf eine große Couch zurückgezogen, den 8-jährigen David im Arm. Tochter Johanna lutscht an einem Keks und liest. Der 39-jährige Jurist erinnert sich noch gut an die Barriere im Kopf. Hospiz, das ist doch ein Ort, von dem Menschen nicht mehr wiederkommen. Das ist ja schon etwas, was bei Erwachsenen oder bei Menschen, die ein langes Leben hinter sich haben, ein trauriger Ort. Und das Ganze noch für Kinder, die eben nicht die Möglichkeit hatten, ein langes Leben zu haben, das ist etwas, damit will man sich eigentlich nicht so beschäftigen. Heute kommen die Edels regelmäßig ins Hospiz, um Luft zu holen. Mittlerweile verbringt der 9-jährige David auch ab und an seine Zeit hier alleine, wenn der Rest der Familie mal zum Wandern in die Berge will. Wie lange er leben wird, ist ungewiss. David kann nicht sehen, nicht laufen, nicht sprechen, wegen eines Hirninfarkts kurz vor der Geburt. Leben und Tod. Im Hospiz ist beides eng miteinander verwoben, sagt Heidrun Edel. Sie hätte hier gelernt, dass man den Tod integrieren müsse ins Leben, ihn nicht ignorieren. Ganz häufig ist das Haus erfüllt von Lachen und von spielenden Kindern. Und dann gibt es eben auch Tage in diesem Hospiz, wenn ein Kind im Sterben liegt oder gerade ein Kind gestorben ist. Da fühlt es sich an, als würden alle auf Zehenspitzen gehen. Und dann haben wir auch schon sehr zusammen geweint. Und das ist das Besondere an diesem Haus, dass alles selbstverständlich ist, dass das beides dazugehört. Krämpfe wie bei David, Schmerzen, Spastiken und Erstickungsanfälle, Probleme bei der Nahrungsaufnahme oder Verdauung gehören zum Alltag unheilbar kranker Kinder. Im Hospiz gibt es fachkundiges Pflegepersonal und für den Ernstfall Kinderärzte, die ausgebildet sind, die Schmerzen zu lindern und damit die Angst vor dem Sterben zu verringern, Palliativmediziner. Zu Hause sind die Familien in einer akuten Krise erst einmal auf sich selbst gestellt. Deshalb wurden 2007 im Rahmen der Gesundheitsreform sogenannte palliative Care-Teams für Kinder gesetzlich verankert. Diese hochspezialisierten Teams aus speziell ausgebildeten Kinderärzten und Schwestern, oftmals auch Psychologen und Sozialarbeitern, versorgen die Kinder zu Hause, um ihnen den Aufenthalt im ungeliebten Krankenhaus zu ersparen. Sie sollen bereitstehen, wenn Kinderarzt und Pflegedienste nicht mehr weiter wissen. Gisela Janssen von der Kinderonkologie am Universitätsklinikum Düsseldorf leitet ein solches Care-Team. Die Oberärztin erklärt: Kinderärzte sehen in ihrer Laufbahn nur sehr wenige Palliativpatienten und begleiten selten mehr als 5 Kinder bis in den Tod. Das bedeutet, dass die Kinderärzte sehr wenig Erfahrung im Umgang mit dem Tod, mit dem Sterben, mit der Trauer der Familien und des Kindes selbst, aber auch mit der Symptomkontrolle, der Behandlung von Schmerzen oder auch einer Vielzahl von anderen Symptomen haben. Gisela Janssens Team betreut gerade in einem Umkreis von 120 Kilometern 21 Kinder. Im Jahr sind es etwa 70. Rufbereitschaft 24 Stunden. 13 solcher Teams gibt es deutschlandweit. Die Warteliste ist lang, der Bedarf ist groß. Die gesetzliche Umsetzung verläuft schleppend, kritisiert Gisela Janssen, die den Arbeitskreis Pädiatrische Schmerztherapie und Palliativmedizin Nordrhein leitet, der die Angebote der weiteren Umgebung miteinander vernetzen will. Die Arbeitsbedingungen der Care-Teams sind alles andere als gut. Da die Kassen vor allem die medizinische Versorgung pro Mal und pro Kind abrechnen, kann die Rundumbereitschaft der Care-Teams nur mit Spendengeldern aufrechterhalten werden. Für die oft stundenlangen Hausbesuche und die langen Anfahrtszeiten opfern viele der Ärzte ihre Freizeit. Kostendeckend arbeiten, keine Chance. Ein Grund dafür, dass sich nicht mehr solcher Teams bilden. Auch die Ausbildung von Ärzten müsse weiter verbessert werden, sagt Gisela Janssen, obwohl immerhin Palliativmedizin schon im Studium gelehrt werde und auch bei der folgenden Facharztausbildung Kinderheilkunde Teil des Lehrplans ist. Dennoch hat sie Bedenken. Es wird sicherlich mehr oder minder dort ausgebildet, weil es einfach auch davon abhängt, wie viel Palliativpatienten hat eine Klinik, in der der junge Arzt dann gerade ausgebildet wird und wie ausgebildet sind dort die Oberärzte und Chefärzte. Und das ist sicherlich zurzeit noch etwas weniger der Fall. Auch niedergelassene Ärzte haben heute die Möglichkeit, sich in Palliativmedizin weiterbilden zu lassen. Doch viele seien dazu nicht bereit. Der Grund: viele Ärzte möchten sich nicht täglich mit Tod und Sterben beschäftigen, sagt Gisela Janssen. Auch ihr Care-Team selbst sucht seit Monaten nach einem Kinderarzt mit Schwerpunkt Palliativmedizin, bislang vergeblich. Was also muss sich ändern? Gisela Janssen zählt auf. Punkt 1, die Ausbildung muss besser werden und wir müssen noch mehr interessierte Kinderärzte finden in allen Bereichen, in den Krankenhäusern, bei den Niedergelassenen, die Palliativmedizin leben wollen. Punkt 2, die Finanzierung muss sich verbessern, damit ein Palliativteam nicht ständig notleidend ist. Und als drittes müsste die psychosoziale Versorgung, also die Finanzierung des Sozialarbeiters und des Psychologen, endlich geklärt werden. Sozialarbeiter und Psychologen, ihre Arbeit ist wichtig, damit die Familie lebensfähig bleibt, denn viele Ehen halten der Belastung nicht stand. Doch nicht nur die Eltern leiden, auch die Geschwisterkinder, betont Kinderhospizleiterin Melanie van Dijk. Sie nehmen immer Rücksicht auf den kranken Bruder, die kranke Schwester und müssen aber sehr früh schon lernen, sich selbst zu kümmern, ja? Und wir haben eine Person, die sich speziell nur um die Geschwister kümmert und dann fragt, was möchtest du heute machen? Neben diesen Angeboten für Geschwisterkinder bietet das Haus auch Entspannungsworkshops, ein Trauercafé, Familiennachmittage und immer wieder auch seelsorgerische Begleitung. Angebote, die nicht von den Kassen finanziert werden. Ebenso wenig wie der Aufenthalt der ganzen Familie im Hospiz. Denn die Finanzierung der stationären Kinderhospize ist über den Paragraphen 39a des SGB V geregelt, den sogenannten Hospizparagraphen. Der legt zwar fest, dass jeder Mensch grundsätzlich einen Anspruch auf Hospizversorgung hat, orientiert sich bis jetzt aber vor allem an den Erwachsenen. Doch der Bedarf von Kindern ist grundlegend anders, weil eben auch die Familie in den Blick genommen werden muss. Der Gesetzgeber schreibt zwar vor, dass die Kassen 95% eines Hospizaufenthaltes tragen müssen, dennoch sieht es in der Realität so aus, dass lediglich die Hälfte aller entstehenden Kosten durch die Kassen gedeckt ist, weil die Unterbringungskosten für die Familie und die psychologische Begleitung nach dem Tod nicht übernommen werden, kritisiert Sabine Kraft vom Bundesverband Kinderhospiz. Und die Unterstützung der Familie dürfe eben nicht mit dem Tod des Kindes enden. Das ist einfach was anderes, wenn ein Kind stirbt und die Eltern übrig bleiben, wie wenn vielleicht die Eltern sterben, wo man sagt, das ist jetzt einfach so der natürliche Verlauf. Oft greifen die Eltern noch nach Jahren auf die Hilfe des Hospizes zurück. Doch die psychologische Begleitung der gesamten Familie über den Tod hinaus müssen die Hospize bislang selbst finanzieren. Ein Zustand, der für Sabine Kraft nicht länger tragbar ist. Ebenso wenig, dass die Kostenübernahme durch die Kassen bundesweit nicht einheitlich geregelt ist. Denn ob ein Aufenthalt finanziert wird oder nicht, kann nach Kasse und Bundesland stark variieren. Es kommt leider häufig noch vor, dass Aufenthalte von lebensbegrenzend erkrankten Kindern in Kinderhospizen als Kurzzeitpflege eingestuft werden. Und das bedeutet für die Familien, dass sie ihr Kurzzeitpflegegeld aufbrauchen und das nicht mehr zur Verfügung haben. Zu Hause dann, wenn sie da Unterstützung brauchen. Die Finanzen sind auch im Regenbogenland ein großes Thema. Das Haus benötigt im Jahr 1,6 Millionen Euro, um den Betrieb samt seiner Angebote aufrechterhalten zu können. 1,4 Millionen Euro davon treibt der Förderverein mit Spenden ein. Eine hohe Summe, die jedes Jahr aufs Neue einen großen Unsicherheitsfaktor birgt. der, so betont Sabine Kraft vom Bundesverband Kinderhospiz, ein Hinderungsgrund ist, um neue Kinderhospize zu gründen. Sie sieht daher Bund und Länder, also die Politik, in der Pflicht, die Finanzierung zu regeln und vor allem einen großen Teil der Kosten zu tragen. Thomas Klee von der Evangelischen Hochschule in Freiburg ist sich dennoch sicher, Spenden werden eine wichtige Säule der Hospizarbeit bleiben. Das ist natürlich eine teure Angelegenheit, so ein stationäres Hospiz, gerade wenn es denn vielleicht auch nicht immer ganz vollständig ausgelastet ist. Dass da auch Spenden mit notwendig sind, das halte ich auch für gar nicht falsch, weil es ist eben auch eine gesellschaftliche Antwort auf dieses ganz wichtige Thema. Doch die Finanzierung der Hospizaufenthalte ist nicht das einzige Problem, das die Eltern erkrankter Kinder beschäftigt. Der Aufenthalt im Hospiz ist wichtig, doch oft ist es der Alltag zu Hause, der zur psychischen Belastung wird. Noch seien die einzelnen Angebote aus ambulanten und stationären Hospizdiensten, Pflegediensten, Kinderärzten und den palliativen Care-Teams zu wenig verzahnt, kritisiert Marlene Ruprecht, SPD, die Vorsitzende des Kinderausschusses und Sprecherin des interfraktionellen Gesprächskreises Hospiz und Palliativmedizin des Bundestages. Ende Oktober stehen wieder Gespräche an, mit den Kassen ebenso wie mit bundesweiten Institutionen. Ihr Ziel? Bund, Länder und Gemeinden sollen sich an einen Tisch setzen, um die sozialen Infrastrukturen der nächsten 30 Jahre zu planen, die die Kommunen vorhalten müssen. Dass Menschen, ob zur Geburt bis zum Sterben, sich darauf verlassen können, dass sie nicht allein gelassen werden mit dem, was auf sie zukommt. Bisher fällt uns immer nur ein, entweder alles macht das Ehrenamt oder es fällt uns ein, Leistungen herunterfahren. Und ich sage, Geld ist da in Deutschland, es muss nur so verteilt werden, dass dort, wo die Menschen leben, das in der Kommune gehandelt werden kann. Die Bedarfsanalyse von Thomas Klee soll bei der Entscheidung helfen. Auch er will den örtlichen Bedarf in den Blick nehmen. Stadt oder Land, regionale Bedingungen. Die Situation vor Ort ist entscheidend, welches Angebot greift. Denn Kinderhospize, davon ist der Theologe und Jurist überzeugt, leben besonders von der örtlichen Unterstützung. Thomas Klee? Wir müssen dem Sterben von Kindern ein Zuhause geben. Und das tun wir vor allen Dingen dadurch, dass wir uns als Menschen diesen sterbenden Kindern gegenüber zugewandt zeigen und ihren Familien Unterstützung anbieten. Das sind nicht allein Orte, sondern es ist vor allen Dingen das Engagement und die innere Offenheit. Die innere Offenheit. Bei vielen ehemaligen Freunden hätten sie die vermisst, sagt Thomas Edel. Er lehnt am Türrahmen zum Snuselraum und beobachtet seinen Sohn David, der mittlerweile auf einem Wasserbett eingeschlafen ist. Eltern mit einem behinderten Kind, da ginge eben vielen Nichtbetroffenen immer noch der Gesprächsstoff aus. Aber auch die beiden mussten lernen, eine eigene Haltung zu entwickeln. Dass sie zum Beispiel keine Rabeneltern sind, wenn sie David in den Ferien in die Obhut des Kinderhospizes geben. Das schlechte Gewissen, das für viele Eltern anfangs omnipräsent ist, haben sie verloren. Nicht zuletzt bei den vielen Gesprächen hier im Haus. Wir wissen, dass wir erstens unser Kind dort hervorragend aufgehoben haben und zum anderen wissen wir, dass im Grunde genommen der Laden nur läuft, wenn es uns gut geht.